weil ihr Feind bei Tag und Nacht zu unserem Schaden wacht und unsere Ruhe will verstören. So wollest du, Herre Gott, erhören, wenn wir in heiliger Gemeine bitten, in Sancta Mater über unsere Füße treten. So bleiben wir zu deinem Ruhm, dein auserwähltes Eigentum, und können auch nach Kreuz und Leiden zur Herrlichkeit von hinnen scheiden.